Ich bin nun Ribeiro, 66 Jahre alt. Ich wurde in Faria geboren, einem kleinen Dorf im Norden Portugals. 1971 bin ich mit vielen anderen Portugiesen nach Osnabrück gekommen. Der Anfang hier war schwer für mich, ich konnte kein Wort Deutsch. Meine Familie musste in Portugal bleiben. Freunde hatte ich nur im portugiesischen Kulturverein. 1973 kam meine Familie dann nach Osnabrück. Wir lebten die ersten Monate in der Sammelunterkunft meiner Firma. Schliefen in Stockbetten, 10 Arbeiter in einem Zimmer. Kein Ofen und manchmal auch kein Wasser und Strom. Und dafür müssen wir auch noch eine angemessene Miete zahlen. Dann zogen wir in ein Haus an der Bremerstraße. Von dort konnten wir die ganze Stadt sehen. Die Häuser, die Lichter. Es war Jahrmarkt, wir einzogen. Und ein Riesenrad leuchtete in die Nacht. Dieses Bild habe ich immer noch im Kopf. Fado Fatal. Hörspiel von Jan Decker. Bild sind nicht vom Fado-Boten als Großvater. Was dabei vielleicht nicht ganz korrekt war. Hör, offener Faude. 10.000 Euro. Erzähl niemandem von deinen Tricks. Du hast doch Geld, Großvater. Donhaus Geld. Das ist Tonsalat mit Fado. Boah, Mann. Zum Heulen. Die Qualität ist ja miserabel. Kein Wunder. Der Mörder hat mit dem Smartphone ja auch einen Materialtest gemacht. Zahllose Schläge auf ihren Kopf. Stumpfe Gewalt. Was machten Portugiesen 1971 in Osnabrück? Ja, was? Bei Donhof arbeiten. Donhof? Karosseriebauer aus Osnabrück? Mensch, Bockhöfel. Donhof Gino, der Sportwagen. Da gab es hier jede Menge portugiesische Gastarbeiter. Sie meinen, der Großvater der Ermordeten arbeitete dort? Ja, hört sich jedenfalls nach einer netten Familiengeschichte an. Enkelin erpresst den Großvater, nachdem sie ihn seine Geschichte hat erzählen lassen, nimmt alles auf ihrem Smartphone auf, ein Abschiedsvideo und dann wird sie mit ihrem Smartphone erschlagen, nachts im Wald. Was soll das alles? Na, jedenfalls muss das schleunigst in die KTU. Okay, Anpfiff. Erste Spielminute. Unser Team mit dem Neuzugang Spockhöfe gegen den Mörder einer 19-jährigen Portugiesin. Wird kein Heimspiel, schätze ich. Und warum haben Sie sich ausgerechnet Osnabrück ausgesucht? Ich möchte etwas Neues ausprobieren. Mein Horizont erweitern. In Osnabrück? Es ist 0:40. Ich nehme das jetzt auf, um mich zu schützen. Sven? Sven, du das? Lass uns doch über alles reden. Süß. Ihre Freundin? Mafalda Ribeiro, 19 Jahre alt. Letzte Nacht mit ihrem eigenen Smartphone erschlagen. Oh, wusste gar nicht, dass das geht. Erster Tag, erster Mord. Was will man mehr? Ja, da sie anscheinend nicht im Bild sind. Der portugiesische Kulturverein Saudade feierte sein jährliches Sommerfest. Für Mafalda ihr letztes. Kriminalassistentin Mareike Busse. Und ein großer Fan von Ihnen. Oh. Ja, ich habe Ihren Lippstadt-Krimi-Mord an der Lippe verschlungen. Ach. Ja, wie machen Sie das eigentlich? Einen Roman schreiben? Fragen Sie sich lieber, warum eine 19-Jährige die Lebensgeschichte ihres Großvaters auf ihrem Smartphone dokumentiert. Eine gute Frage. Falsch. Im Zeitalter von YouTube eine völlig überflüssige Frage. Habe ich befürchtet, dass Sie arrogant sind. Hier. Ich übergebe Ihnen Mafalda das Smartphone zur Auswertung. Mhm. Aber Vorsicht. Falls Sie diese fragilen Aufnahmen zerstören sollten, hätte das fatale Folgen für Ihre Karriere. Ich bin kein Fan mehr von Ihnen. Sie wissen doch, Mord an der Lippe ist kein Ponyhof-Roman. Es geht um einen jungen, aufstrebenden Kommissaranwärter. Ich werde Mafaldas Mörder finden. Hm? Es wird sicherlich ein glänzender Einstieg in Osnabrück. Nichts weniger. Was höre ich da? Kommissar Anwärter Sprockhövel nebenbei Schriftsteller. Was machen wir hier? Tag 1 in Osnabrück. Da muss man zum Rubenbruchsee. An seinen Ufern trifft sich die gehobene Welt, ja? Wenn man annimmt, dass sie hinter dem Landkreis Osnabrück endet. Wir ermitteln hier gar nicht. Junge, wir ermitteln immer. Mord an der Lippe, Seite 52. Raimundo fing locker an zu ermitteln. Er erstellte eine Mindmap über das Mordopfer. Warum eigentlich Raimundo? Sie kennen ihn auswendig? Gut pariert. 14. Spielminute. Tja, jetzt zeig mal, was du drauf hast, Junge. Also, eine Mindmap. Portugal? Urlaubsland auf der Iberischen Halbinsel. Fußball-WM 66. Portugal gewinnt 5:3 gegen Nordkorea nach 2:3 Halbzeitstand. Gut. Der Hahn von Barcelos. Beliebtestes touristisches Mitbringsel aus Portugal. Verehrter Kollege, was ist Ihre Hypothese? Warum wurde das Smartphone des Mädchens am Tatort liegen gelassen? Wollte der Großvater aller Welt zeigen, wo der Hammer hängt, oder? Ein Ehrenmord? Niemals. Portugal ist ein aufgeklärtes Land. Mhm. Und dieser portugiesische Kulturverein, Saudade, was wissen wir über den? Saudade. Das Wort lässt sich nur annähernd mit Wehmut übersetzen. Im Fado wird Saudade geradezu herbeigesehnt. Fernando Pessoa dichtete, Saudades so portugiesisch conseguem senti-las bem. Ja, wie bitte? Saudade. Nur Portugiesen kennen dieses Gefühl. Klugscheißer. Gelbe Karte. 15. Spielminute, ab ins defensive Mittelfeld. Busse geht nach vorne. Jetzt bin ich dran, Großvater. Also, ich bin Mufauda Ribaido, 19 Jahre alt. Ich wurde in Osnabrück geboren. Ich will nicht zurück nach Faria. Dort wohnen nur noch ein paar Alte. Und meine Eltern, die lächerliche Hähne aus Ton herstellen. Sie wollen, dass ich zu ihnen ziehe. Aber für mich ist alles tot da unten. Hier auch. Hier dreht sich alles um meinen Großvater Nuno Ribeiro, den großen Vorsitzenden des Kulturvereins. So groß und so verwundbar. Denn es gibt da ein paar Dinge über ihn, die niemand weiß. Aber wenn er das Geld liefert, werde ich schweigen. Herr Witkowski, es war ganz einfach. Bei den Aufnahmen von Mafalda handelt es sich um MP4-Dateien, allesamt beschädigt. Aha. Wenn ich nun aber mit diesem Low-Level-Tool auf die physikalische Ebene des Datenträgers zugreife... Oh, bitte, Frau Busse, einfacher, ja, für einen Steinzeitmenschen. Wenn ich mit diesem Admin-Werkzeug auf die Sektoren der Smartphone-Festplatte zugreife und die Daten ungeprüft auf meinen Desktop... Geht's noch ein bisschen sanfter, bitte? Ja, wenn ich mit diesem Exportassistenten die Dateien in einem speziellen Verkapselungsformat auf meinen Computer transportiere, ja, dann erscheinen sie wieder korrekt. Nee, wirklich? Hören wir doch mal. In Portugal heißen wir Geração Arrasca. Die Generation in der Klemme. Keine Jobs, keine Zukunft. Alle außer meinen Eltern raten mir, nicht nach Portugal zu gehen. In Deutschland zu bleiben. Bloß nichts zu riskieren. Was für eine dumme Welt. Und jetzt küsse ich dich, Sven. Unser letzter Kuss. Denn ich weiß etwas über dich, das ich nicht wissen sollte. Und jetzt küsse ich dich, Sven. Unser letzter Kuss. Schalten Sie das ab. Denn ich weiß, wieso? Jetzt wird's doch erst richtig interessant. Nicht wissen sollte. Deine Masterarbeit, kurz vor der Abgabe. Aber was weiß die verehrte Frau Professor nicht? Svens Daten sind gefälscht. Er hat gar nicht 22 qualifizierte Interviews mit den Portugiesen bei Saudade geführt. Nur 2. Mit Nuno Ribeiro und seiner Enkelin Mufauda. Weil Nuno nicht will, dass ich mit den anderen Mitgliedern von Saudade rede. Warum nicht? Egal. Du willst schummeln und das kostet dich 10.000 Euro. Du spinnst. Wir sind doch zusammen. Du willst mich erpressen? Und? Wie krank ist das denn, Mafalda? Sie verstehen gar nichts. Wie, was verstehe ich nicht? Was genau entrevista so Senhor Ribeiro? Portugiesisch, nee, das verstehe ich nicht. Aber ich verstehe, dass Sie ganz schön in der Klemme sitzen. Was machen Sie hier, Frau Busse? Das ist der Volkshochschulkurs Kriminalromane richtig schreiben. Ja, und ich bin die einzige Teilnehmerin. Der Kurs findet selbstverständlich nicht statt. Das sehe ich anders. Ich habe 75 Euro für 8 wöchentliche Treffen mit Ihnen bezahlt. Beschweren Sie sich bei der Volkshochschule Osnabrück. Hier! Hier ist der Klappentext zu meinem Roman. Nein. Doch. Der portugiesische Kulturverein Saudade feiert sein jährliches Sommerfest. Es wird gegessen, getrunken und getanzt. Der Fado erklingt. Und am Ende der Nacht ist die 19-jährige Mafalda tot. Mit ihrem eigenen Smartphone erschlagen. Jenem Instrument, mit dem sie an diesem Abend mehrere Männer erpresste. Jeder von ihnen könnte der Täter sein. Fado fatal. Mein Titelvorschlag. Wie finden Sie das? Kitschig. Reißerisch, schlecht durchdacht. Oh. Außerdem rede ich mit Ihnen hier nicht über eine laufende Ermittlung. Gibt es überhaupt einen Hinweis auf diese mehreren Männer? Mafalda spricht mit einem jungen Mann auf einer Aufnahme vom Sommerfest. Sie küsst ihn sogar. Oh. Es ist herzzerreißend. Ich wette, die zweite Auflage vom Mord an der Lippe darauf. Eine Affekttat. Der erzürnte Großvater nimmt sich die Enkelin gehörig zur Brust. Sehen Sie hier mein ausführliches Exposé. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, ich habe bezahlt. Erstes Kapitel. Mafalda schminkt sich für das Sommerfest. Bei ihr ist Sven Liebmann, 26 Jahre alt, Soziologiestudent an der Universität Osnabrück, der gerade seine Masterarbeit zum Thema die dritte Generation von portugiesischen Einwanderern in Osnabrück schreibt. Dafür hat er Interviews mit den Menschen bei Saudade geführt. Mafalda und Sven sind ein Paar. Das wird ja immer besser. Sven bittet Mafalda, das Sommerfest auf ihrem Smartphone zu dokumentieren. Ja. Die Aufnahmen sind gutes Material für seine Masterarbeit. Und so kann er Mafalda außerdem kontrollieren. Denn es ist ihm nicht entgangen, dass die schöne Portugiesin überaus begehrt ist. Womit er nicht rechnet? Mafalda dokumentiert auf diesen Aufnahmen ihren Erpressungsversuch. Sie kann nämlich beweisen, dass er bei seiner Masterarbeit schummelt. Hä? Hanebüchen, Frau Busse. Diesen Groschenroman wird Ihnen niemand abkaufen. Falsch! Sven Liebmann hat bereits alles gestanden. Ah. Ja, bis auf den Mord an Mafalda. In einer Viertelstunde setzt Kommissar Witkowski die Vernehmung fort. Worauf warten Sie noch? Unser Kurs ist für heute beendet. Weshalb sollte Nuno Ribeiro seine Enkelin geschlagen haben, Herr Liebmann? Schauen Sie doch die Aufnahmen durch. Aber diese Aufnahmen belasten Sie. Mafalda steht in einem dunklen Wald hinter dem portugiesischen Kulturverein, wo sie auch erschlagen wurde, und fürchtet sich vor Ihnen, ja? Es ist 0.40 Uhr. Ich nehme das jetzt auf, um mich zu schützen. Sven? Sven, bist du da? Und? Eine Verwechslung. Oder tauche ich auf dieser Aufnahme auf? Hören Sie mal, Ihre Masterarbeit ist durch Mafaldas Ankündigung, Ihre Schummeleien zu enthüllen, eine Luftnummer. Sie sind ein Betrüger. Und dann haben wir das hier, Mafaldas Smartphone. Brutale Schläge damit auf Ihren Kopf mit diesem Ding hier. Ich hab nichts mit diesem Mord zu tun. Ich hab Mafalda geliebt. So sehr, dass Sie sie töten mussten? Weil Sie sie nicht besitzen konnten? Und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ja? Gleich auch noch die Masterarbeit retten. Sie krankes Schwein! Hör auf! Ich war nur 2 Stunden auf dem Sommerfest. Und dann habe ich Mafalda nach Hause gefahren. Ihr war schlecht. Danach war ich bei Jan Tobak, der ein Freund von mir, Computerspielen. 33. Spielminute. Der Kleine wehrt sich. Gefällt mir. Ist ein guter Verteidiger. Schmeißt sich rein. Monsieur Kumpel, Tobak, der das bestätigt, bleiben Sie hier bei uns, ja? Kaffee? Sie bluten an der Augenbraue, Herr Kommissar Witkowski. Ja? Ja, man muss die Kerle hart rannehmen. Warum rückt die Busse nicht mit den anderen Aufnahmen raus? Will sich hier jeder alleine profilieren? Und warum informiert mich hier niemand? Hä? Dass Mafalda auch Sven Liebmann erpresst hat? Dass der Großvater nicht mehr im Fokus unserer Ermittlungen steht? Warum ist er raus? 34. Spielminute? Na also, Spuckhöfe will nach vorne. Aber so einen erfahrenen Spieler wie Nuno musst du auskontern. Erstmal das Spiel in die eigene Hälfte zurückverlagern. Richtig, den konnte ich noch nicht vernehmen, weil er angerufen hat und gesagt hat, er habe eine Magenverstimmung, ja. Den nehme ich mir aber morgen vor. Ich glaube, der Mörder ist gar kein Portugiese, meine Hypothese. Aha. Wir können diesen Fall mit Hilfe der Soziologie lösen, mit Niklas Luhmann. Was? Was haben Portugiesen in Osnabrück mit Niklas Luhmann zu tun? Systemtheorie. Soziale Systeme müssen in der Kommunikation mit anderen Systemen ihre Komplexität reduzieren, um sich verständlich zu machen. Das heißt für Dumme? Irgendein deutscher Mann, und ich meine nicht dieses Würstchen Sven Liebmann, wollte mit dem Smartphone Mafalda etwas einbläuen, was sie anders nicht verstanden hätte. Waren denn überhaupt andere Deutsche auf dem Sommerfest? Ja, das fragen Sie morgen am besten nur Ribeiro. Und Sie sehen sich morgen mit Frau Busse mal gründlich in Mafaldas Zimmer um, ja? 36. Spielminute. Während meine jungen Spieler den gegnerischen Strafraum durcheinander wirbeln, werde ich mir in aller Ruhe von der Seitenlinie aus den alten Nuno anschauen. Was ist das denn? Was sind denn das für komische Würfel? Das sind Fuzzy Dice. Ein Relikt aus den 50er Jahren für den Autorückspiegel. Unter Halbstarken die Aufforderung, ein Autorennen zu fahren. Nuno hatte Raimundo und Isabella mürrisch die Tür geöffnet. Mafaldas Duft war noch in ihrem Zimmer. Über dem Bett hingen zwei weiße Würfel an einer Schnur. Isabella fasste sie an. Sie waren samtig und weich. Ach, wirklich, man könnte keine besseren Worte für sie finden. Samtig und weich. Und etwas knistert in ihnen. Beschlagnahmt. 43. Spielminute. Mann, das Spiel plätschert so vor sich hin. Autorität zeigen. Zeigen, wer hier das Sagen hat. Tempo, Tempo, kommt. Nächste Aufnahme, Frau Busse. Dalli, dalli. Moment. In 5 Sekunden auf Ihrem Computer, Chef. Ja, endlich, wurde aber auch. Sie können gehen. Ich begrüße euch herzlich zum Sommerfest von Saudade und zu 45 Jahren portugiesischer Kulturverein in Osnabrück. Wir haben Folklore-Tänze auf dem Programm. Mafalda, du wirst die Rede auf Portugiesisch halten. Haben wir uns verstanden? Sorry, Großvater, aber du kannst mir nichts mehr befehlen. Schon vergessen? Die Sache mit dem Fadoboten? Hast du die 10.000 Euro da? Ich mein's ernst. Und? Hat sie ihre Rede auf Portugiesisch gehalten? Nein. Es war dumm von ihr. Das Sommerfest ist für uns Portugiesen da. Deshalb sprechen wir dort auch Portugiesisch. Herr Ribeiro, ich wundere mich etwas über Ihre Gleichgültigkeit. Immerhin wurde Ihre Enkelin auf dem Sommerfest erschlagen. Die portugiesische Sprache ist unsere Wurzel. Am Anfang waren wir 20 Donhäufer. Wir blieben unter uns, kochten zusammen, feierten unsere Feste in unserer Tradition, halfen uns gegenseitig. Es gab nie Ärger. Und heute macht sich ein 26-jähriger Deutscher an ihre Enkelin ran. Ja. Sven Liebmann war auch auf dem Sommerfest? Ja, er hatte Mafalda später nach Hause gebracht. So nett von ihm. Gefiel es ihr nicht? Sie kam danach wieder. Allein. Warum musste sie weg? Ich weiß es nicht. Mafalda wurde geschlagen. Mehrfach. Lange vor der Tat. Das hat die Gerichtsmedizin zweifelsfrei festgestellt. Und Sven Liebmann verdächtigt sie. Was? Unsinn! Was will er noch? Er bringt uns nur Ärger. Erst diese Masterarbeit und dann dieser Mord. Sie waren 39 Jahre lang bei Donov, bis zur Pleite im Jahr 2009. Sagen Sie, haben Sie eigentlich genug Geld auf der hohen Kante? Das geht es Sie nichts an. Na, ist doch ungewöhnlich, von seiner eigenen Enkelin erpresst zu werden. Ein Scherz. Mafalda hat sich bei mir entschuldigt. Mhm. Was war eigentlich der Fado-Bote? Er war ihr Mörder. Das frage ich Sie. Gab es Streit auf dem Sommerfest? Streit. Es gibt immer mal Streit. Adios. Boah, Halbzeit. Mal durchpusten. Raimund, der Mafaldas Großvater war früher alles besser, vor der Integration. So komisch, oder? Warum? Wenn man seine Heimat verliert, erscheint sie einem umso schöner. Aber warum lässt einen der Mord an der eigenen Enkelin so kalt? Immer noch auf der Suche nach dem portugiesischen Ehrenmörder. Welcome. Habt ihr was in Mafaldas Zimmer gefunden? Nur ein flauschiges Paar Würfel. Wir bleiben dran. Warum ich hier bin? Ganz einfach, zauberhafte Mafalda. Shake hands mit meinen portugiesischen Freunden machen. und ein bisschen meine Saudade nach dir stillen. In jener Nacht, als sie die Aufnahmen von Mafalda durchgesehen hatte, war Isabella ihm zum ersten Mal begegnet. Dem Mann mit den Handschellen. Ah, du kommst wie gerufen, Jürgen. Es gibt da nämlich eine Sache. Also eine sehr unappetitliche Sache. Diese Videos, die du mit Svens Schachkumpel Jan Tobarkte filmst. Sven hat mir davon erzählt. 10.000 Euro und eure Darknet-Ferkeleien bleiben unter euch. Und gleich würde sie ihn im Mordfall Mafalda befragen. Isabellas Puls raste. Sie wollte Pedro und Raimundo unbedingt zuvorkommen. Deshalb hatte sie ihren Kollegen diese eine kleine Aufnahme nicht weitergeleitet. 52. Spielminute. Jan Tobarkte, Sven Liebmanns Schachkumpel aus der SG Osnabrück, hat sein Alibi bestätigt. Die beiden haben zur Tatzeit Computerspiele gespielt. Tja, Stürmer Liebmann ist raus. Nuno steht jetzt ganz schön alleine da. So, du kannst doch weitergehen, du alter Trainerfuchs. Jürgen Köhring verkaufte vor 3 Jahren gewinnbringend das traditionsreiche Osnabrücker Familienunternehmen Die Starke Hand. Gegründet vom Urgroßvater 1906 als Eisenwarenhandlung, war es auf 86 Heimwerkermärkte in ganz Deutschland expandiert. Respekt, Frau Busse. Ja, Sie haben nicht nur einen weiteren Verdächtigen auf Mafaldas Aufnahme identifiziert, sondern holen mich auch noch zu seiner Befragung ab. Ja. Ja, nur einen Schönheitsfehler gibt es. Warum kenne ich die entsprechende Aufnahme nicht? Zuerst habe ich mir ein Kompliment verdient, ja. Sie wollten einen weiteren deutschen Tatverdächtigen? Hier ist er. Da kommt er. Kinder, Kinder, ihr steht ja da wie bestellt und nicht abgeholt. Wir konnten die Klingel nicht. Ich bin die Klingel. Was gibt's denn? Naja, immer rein in die gute Stube. Ja, sind Sie der Mann, dem am Sonntagabend ein Penisring entfernt werden musste? Aber wir wollen doch nicht gleich wieder Tür ins Haus fallen. Genau. Kriminalpolizei Osnabrück, Raimund Spockhöfel. Mareike Busse, hallo. Für die Taktlosigkeit meiner Kollegin möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ja, aber sie hat doch völlig recht. Ich meine, das klingt doch auch völlig bescheuert, oder? Klar, da freuen sich doch alle, wenn man so einen reichen Schnösel mal unten zu fassen kriegt. Das ist nicht unser Problem. Wir interessieren uns für die Ermordung der 19-jährigen Mafalda Ribeiro an diesem Sonntagabend. Wir suchten nach Vorfällen, die eine ungewöhnliche Note haben, und dann tauchen Sie in unserem Fall auf. Na, besser kannst du nicht laufen. Was, Kollege? Sie waren um 19 Uhr auf dem Sommerfest von Saudade. Das ist durch Smartphone-Aufnahmen eindeutig belegt. Um 21.45 Uhr befreite sie die Osnabrücker Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage. Um 0.45 Uhr starb Mafalda Ribeiro. Wo waren Sie an diesem Abend zwischen 21.45 Uhr und 0.45 Uhr? Ja, hier. Allein. Glauben Sie, ich hatte noch Hummeln im Arsch? Eben noch der Trennschleifer der Osnabrücker Feuerwehr am Gemächte und dann schon wieder lostigern. Ich lag hier auf der Couch. Total belämmert. Phantomschmerz oder Sehnsucht nach Mafalda? Also gut. Ich habe Nuno vor 3 Jahren bei der Finanzierung des Fado-Boten geholfen. Nachrichtenblatt für die portugiesische Community in Deutschland. Nuno wollte irgendwann mal selbst Kapital in den Fadeboten einbringen. 50.000 Euro. Und weil er mit dem Geld nicht rüberkam, dachten sie sich, irgendwas musste dieser Portugiese schon mal abdrücken. Warum nicht seine Enkelin? Gut, ja. Wenn sie eh schon alles wissen. Ja, ich stehe auf Fessel und Würgespiele. Das finde ich gut. Aber doch nicht so. Ich habe immer Falder Geld dafür gegeben. Das lief fair ab. Im gegenseitigen Einvernehmen. Ein bisschen fesseln. Bisschen blaue Flecken. Hm. Sie wollte mit dem Geld raus aus Osnabrück. Aus dieser ganzen Portugiesen-Szene. Mhm. Na, auf dem Sommerfest hat sie dann zu mir gesagt, Ofen aus. Ich nehme an, die entsprechenden Schläge geschahen auch einvernehmlich. Ja, die Leiche können wir ja nicht mehr fragen, ne? Die Leiche. Solange Sie kein Alibi für die Tatzeit vorweisen können, gelten Sie als dringend tatverdächtig. Verlassen Sie Osnabrück in den nächsten Tagen also nicht. Das war's. Ah! Nur noch den Penisring in den Plastikbeutel, bitte. Ich meine, die 2 Hälften desselben. Was wollen Sie denn eigentlich damit, hm? Polizei spielen? Oder Doktor? Nun, wir haben jede Menge DNA am Tatort gefunden. Ihr Auto bräuchten wir auch noch. Für eine kriminaltechnische Untersuchung. Ja, das ist gerade beim Autohaus Grevelmeier. Zum Sommercheck. Tut mir leid. Kennzeichen? OSSM 6? Fast. OSJK 1. Jürgen Köhring, die Nummer 1. Mhm. Keine Handschellen? Das hätten Sie wohl gern. Aha. Morgen sehen wir uns wieder, um 8, im Polizeipräsidium. Und dann geht's um die Frage, war es für Jürgen Köhring gar kein Problem, vom Mafalder um 10.000 Euro erpresst zu werden? Tschüssi. Tschüss, bis morgen. Fall abgeschlossen? Jürgen Köhring? Never. Köhring hat ein glasklares Motiv. Mhm. Weil sie ihn verlassen hat und er offensichtlich süchtig nach ihr war. Und weil sie ihn um 10.000 Euro erpresst hat. Ja, wie Nuno Ribeiro, wie Sven Liebmann, wie... Wen noch? Oder hat er jemanden angeheuert, um Mafalda zu ermorden? Wir müssen auf alles gefasst sein. Sie und ihre schriftstellerischen Fantasien. Och. Was haben wir schon in der Hand? Einen zerborstenen Penisring, aber kein Motiv. 10.000 Euro sind für sie kein Motiv? Wieso hat sie eigentlich nicht mehr von ihm verlangt? Das tat sie nicht, weil sie keinen dieser Männer bevorzugen wollte. Sie waren alle gleichsam Bauern in ihrem Schachspiel. Nein, ich meine ein tiefer gehendes Motiv. Figuren stolpern über ihre Schwächen. Sie zum Beispiel würden über ihren blinden Ehrgeiz stolpern. Puh. Raimundo grübelte. Ja, Sven Liebmann war enttäuscht vom Mafalda gewesen. Aber wegen einer geplatzten Masterarbeit bringt man niemanden um. Aus Eifersucht schon eher. Ja, Nuno Ribeiro hatte in Sachen Fadobote bestimmt einiges zu verbergen. Aber deshalb erschlägt man seine Enkelin nicht. Ja, Jürgen Köhring war Mafalda verfallen, aber die 10.000 Euro ließen ihn bei seinem Vermögen doch kalt. Raimundo wusste. Wiebke hielt immer noch ein Puzzleteil zurück. Er schrieb an den Alten: Wiebke spielt falsch. So, das reicht jetzt, Busse. Komm zurück in die Verteidigung. Hier profiliert sich niemand auf Kosten der Mannschaft, nur weil er das Tor machen will. Nee, so fangen wir uns noch ein Eigentor ein. Das könnt ihr nicht, das dürft ihr nicht. Meinen Schatz rauben, meine Aufnahmen, meinen Täter. Wiebke knallte dem Alten am nächsten Morgen wütend ihren pinkfarbenen USB-Stick auf den Tisch. Und was tat der? Gab ihn gleich an Raimundo weiter. Und der fand sogleich ihren Schatz. Diese Videos, die du mit Svens Schachkumpel Jan Tobarkte filmst. Sven hat mir davon erzählt. 10.000 Euro und eure Darknet-Ferkeleien bleiben unter euch. Das ist sehr aufschlussreich. Ich meine ihr Verhalten, nicht die Aufnahme. Die wollte ich Ihnen sowieso zeigen. Wann? Hallo, hallo, Sie wissen, Frau Busse, jetzt kommt der disziplinarische Teil. Es gibt noch eine Aufnahme von Mafalda. Das ist der Gipfel der Unverschämtheit. Ich fand sie nicht wichtig. Und das ist Amtsanmaßung. Eine Schlägerei zwischen zwei alten Männern auf dem Sommerfest, während Sven Liebmann redet. Vor ein paar Monaten war Nuno Ribeiro auf einem Festakt in Berlin eingeladen. Man feierte den 60. Jahrestag des ersten deutschen Anwerbeabkommens von Gastarbeitern. Bundeskanzlerin Merkel zog eine positive Bilanz. Sie sagte, die Gastarbeiter hätten unsere Kultur bereichert. Wie anders klangen noch die Worte, mit denen 1964 der millionste Gastarbeiter in Deutschland, der Portugiese Armando Rodrigues, begrüßt wurde. Wir wären ganz froh, wenn wir in unserem Land nicht gezwungen wären, so viele Ausländer fern der Heimat beschäftigen zu müssen. Nun sind sie aber da, wir brauchen ihre Hilfe und sie sollen es so gut haben, wie es eben geht. So gut, wie es ein Gast erwarten kann. Vergessen Sie nur nicht, Deutsche denken etwas anders als Portugiesen. Ja, wir hören mal auf mit diesem Quatsch. Ich mach Quatsch. Das gibt mir sowas von auf die Nerven. Halt, lass die Herren beide los. Entschuldige bitte. Was? Ich hätte dich nicht aufgewerfen. Alter, warum hilfst du diesem Arschloch immer? Hört mal, das ist doch Eginald Mack, dieser Biologieprofessor, nicht? Das Arschloch, das Liebmann meint. Was macht der denn bei den Portugiesen? Luhmann, Komplexitätsreduktion. Hä? Ja, kaum taucht ein deutscher Gockel auf, fliegen die Fäuste. Ja, vielleicht ist bei den Portugiesen mehr Druck im Kessel, als wir denken. Ja. Bei den ausländischen Communities geht es doch auch um Fründe. Und wenn jetzt lauter Syrer und Afghanen kommen... Oh, Herr Winkowski, das ist von vorgestern. Ja, da bin ich eben geboren. Und das erklärt noch nicht, warum Mafalda erschlagen wurde. Herr Witkowski kann einfach nicht von seiner Hypothese vom portugiesischen Ehrenmord lassen. So, Kinder, Karten auf den Tisch. Wer war Mafaldas Mörder? Köhring. Was ich im Darknet über Köhring rausgefunden habe. Ich finde diesen Schläger hier ganz spannend. Wie heißt er, sagten Sie? Eginald Mack. Ja. Der einzige Nobelpreisträger, den Osnabrück besitzt. Er hat nicht den allerbesten Ruf in der Stadt. Warum nicht? Naja, er macht die Sachen mit Worten, die Köllring mit Taten macht. Den knöpfe ich mir vor. Aber aufgepasst, Frau Busse. Mhm. Und warum hat unser Kollege aus Herne denn den verrückten Professor im Auge? Er ist, wenn wir jetzt alle Aufnahmen von Sommerfest kennen, der einzige Mann auf diesem Fest, der, wie es scheint, auch in einer näheren Beziehung zu Mafalda stand, den sie aber nicht erpresste. Warum nicht? Denn eine Frage haben wir bislang ins Darknet verbannt. Warum erpresste Mafalda überhaupt diese ganzen Männer? Nein. Nuno, auf den weist alles hin. Oh. Während Sie draußen spielen waren, habe ich im Archiv recherchiert, ja? Der Fado-Bote war ein Schneeballsystem. Nuno finanzierte mit sogenannten Medienbriefen den laufenden Betrieb des Fado-Boten und auch noch den Kulturverein Saudade. Und er musste immer mehr dieser Aktien ausgeben, um Geld in das System reinzupumpen. Tatsächlich schlug seine Zeitung nicht gerade wie eine Bombe ein, bis er den Fado-Boten diskret abwickelte. Wenn der Betrug rauskommt, müsste Nuno alle Inhaber dieser Medienbriefe nachträglich ausbezahlen. Ja. Neben einem saftigen Strafprozess wegen hundertfachem gewerbsmäßigen Betrug und Insolvenzverschleppung. 10.000 Euro reichen da nicht. Auch nicht 50.000 Euro. Hallo? Kein Motiv? Mir geht diese Stelle nicht aus dem Kopf. Es ist 0.40 Uhr. Ich nehme das jetzt auf, um mich zu schützen. Sven? Sven, bist du das? Sie dachte, ihr Mörder ist Sven. Warum? Sven Liebmann hat ein Alibi, wie wir alle wissen. Von Jan Tobakte, seinem Freund. Zur Tatzeit hätten die beiden in seiner Wohnung im Stadtteil Dodesheide Counter-Strike gespielt. Ja, und interessanterweise dreht dieser Jan Tobakte zusammen mit Jürgen Köllring Schmuddelfilme fürs Darknet. Ja. Also, wir müssen an diesen Tobakte ran und Liebmanns Alibi nochmal prüfen. Ja. Ich würde auch sagen, dass mein Kumpel mit mir Counter-Strike gespielt hat, obwohl er da seine Frau erschlagen hat. Ach, tatsächlich? Ist ein feiner Zug von ihm. Bin ich hier nur von Showbiz umgeben? Ich beschwere mich beim Polizeidirektor. Also, Kinder, kommt, so geht das nicht weiter. Hier schwirren jede Menge potenzielle Mörder rum. Und wir wollen uns gegenseitig die Butter vom Brot nehmen. Jeder schnappt sich jetzt sein Darling. Ja. Frau Busse nimmt Jan Tobakte. Nee, das ist nicht mein Darling, das ist Köllring. Bockhöfel Mack. Den mach ich. Ich mach Köllring und gleich ich mach zwei. Mack. Sie arbeiten an der Beförderung. Da kann ich ja in Ruhe gemütlich meinen Roman weiterschreiben. Nee, Pustekuchen. Sie machen, was sonst noch anfällt. Und ich schnappe mir Nuno Ribeiro, ja? Anschließend Spielbericht bei mir. Tja, also machen Sie das wohl mit Köllrings Auto. Kennzeichen OSJK1. Schon vergessen? Ein blauer Donhoff Gino, Baujahr 1955. So steht's im Fahrzeugschein. Falsch, Frau Busse. Das Gino beim Donhoff Gino wird Gino ausgesprochen. Deshalb steht ja auch ein H zwischen dem G und dem I für Dummerchen wie Sie. Dienstaussichtsbeschwerde beim Polizeidirektor wegen Beleidigung. Sie machen es nicht anders als Mafalda. Nur erfolgreicher. Hier, die Nummer der Dialogannahme. Was sollen wir in seinem Donhoff Gino finden? Einen weiteren Penisring? Warum nicht? Köllring hat für die Tatzeit immer noch kein Alibi. Das ist Ihr Täter, mit Verlaub. Sie haben doch gehört, was sonst noch anfällt. 1:0 für Busse. Raimundo hatte sich die fehlenden Puzzleteile von Wiebke erkämpft. Und er hatte bereits eine neue Waffe. Er wusste, wo Mafalda mit dem Geld hin wollte. Sie sagte es an einer Stelle in den Aufnahmen vom Sommerfest, die seine Kollegen wohl überhört hatten. Ich werde ein neues Leben beginnen. Ganz allein. Ich werde Sängerin sein. Fado-Sängerin in Kanada. Auf der Yorkville Avenue in Toronto Autorennen fahren. Im Ontario-See schwimmen. Im Kasamoto essen und im El-Katrin. Heiße Chili-Schokolade. Nur die besten Restaurants. Ein geiles Leben. Raimundo flüsterte. Mack wollte bei dir sein, Mafalda, weil er dich liebte. Wie schade, dass du ihn nicht mitnehmen wolltest in dein neues Leben. Arme Wiebke. Sie würde sich niemals in die Psyche dieses deutschen Gockels hineinversetzen können. Autohaus Grebelmeier, Dialogannahme. Jan Tobakte, was kann ich für Sie tun? Das ist ja was. Sie wollten wir sowieso sprechen, Herr Tobakte. Nehmen Sie folgenden Dialog an. Wir würden Sie gerne noch einmal zu Ihrem Alibi für Sven Liebmann befragen. Ja klar, ich wollte Ihnen gerade sagen, dass das gelogen war. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Raimund Spockhövel, Kriminalpolizei Osnabrück. Dialog angenommen? Was wollen Sie? Haben Sie ein Auto mit dem Kennzeichen OSJK1 in Wartung? Ja, das ist eben durch Lappland gerollt. Nordschweden. Ach, Quatsch. Das ist Autowaschstraße. Und wurde vor 2 Minuten blitzblank an den Kunden übergeben. Na, dann fahren Sie mal blitzblank bei uns vor. Herr Liebmann? Ja? Sie erinnern sich? Keine Zeit. In 5 Minuten ist Meister Kunde. Ich bin privat hier. Sie haben ein Alibi. Sie gehören nicht mehr zum Kreis der Tatverdächtigen. Ist mir egal. Was mir aber nicht aus dem Kopf geht. Warum hatte Mafalda vor Ihnen plötzlich so viel Angst in dem Wald hinter dem Kulturverein? Hm? Fragen Sie sich besser etwas anderes. Woher hatte sie diese blauen Flecken? Von Köllring. Das wussten Sie auch. Machen Sie mir nichts vor. Auf der Aufnahme sagt sie ängstlich, lass uns noch mal über alles reden. Und sie meinte Sie. Worum ging's? Keine Ahnung. Ich war ja nicht im Wald. Wir hatten uns gestritten, weil sie zu Mack gehalten hatte, diesem alten Shobi. Nunu und er kennen sich seit Saudade existiert. Die beiden Streithähne auf dem Sommerfest. Kaum zu glauben. Ja, doch noch verbindet. Vor allem der Streik, den die Portugiesen damals gemacht haben. Was hatte Eginald Mack auf dem Fest gegen Nunu Ribeiro? Fragen Sie ihn doch selbst. Und Sie waren so nett und haben Mafalda nach Hause gebracht. Obwohl sie sie kurz vorher wegen ihrer Masterarbeit erpresst hatte und dann auch noch dem fiesen Mack vor allen Leuten beigesprungen war. Sie hat sich für alles entschuldigt, bei mir im Auto. Ich habe sie in die Bremer Straße gefahren und bin dann weiter zu Janto Bagde. Ich war einfach fertig an dem Abend. So, ich muss jetzt wirklich gehen, Frau Busse. Das Kolloquium. Hatten 2 Männer an diesem Abend versucht, Mafalda zu töten? Eigentlich hatte das Isabella nur Köllring zugetraut. Und was wollte Mafalda in diesem Wald? Isabella seufzte. Ich werde Sängerin sein. Fado-Sängerin in Kanada. Auf der Yorkville Avenue in Toronto Autorennen fahren. Im Ontario-See schwimmen. Im Kasamoto essen und im El-Katrin. Wussten Sie das, Herr Mack? Sie war ein gutes Mädchen. Erstaunlich, wo doch gute Mädchen in Ihrem Weltbild gar nicht vorkommen. Was reden Sie da? Ich habe schon Ihre Mutter gekannt, als sie 1973 nach Osnabrück kam. Mit 2 Jahren. Für beide Frauen war ich wie ein Vater. Darf ich jetzt weiter meinen Garten bestellen? Warum haben Sie beide sich auf dem Fest fast geprügelt? Differenzen. Ging es um Mafalda? Was wissen Sie schon? Mafalda wollte Fado-Sängerin werden. Haben Sie nicht gehört? In diesem Punkt hat Nunu sie aber erstaunlicherweise nicht unterstützt. Fado-Sängerin? Und das fanden Sie gut? Fado bedeutet Schicksal. Und Mafalda ist ihrem Schicksal erlegen. Das hat eine gewisse Schönheit. Oder nicht? Wirklich? Unerfüllte Sehnsucht, verlorene Liebe, tiefe Verzweiflung. Mafalda kannte im Gegensatz zu euch deutschen Weibern diese Gefühle. Also Mack und Sie beide arbeiteten ab 1971 beim Osnabrücker Karosseriebauer Donhoff, ja? Ja. Herr Ribeiro, Sie als Gastarbeiter und Eginald Mack, damals Biologiestudent, als Ferienjobber. Am 4. Mai 1973 legten 800 Portugiesen bei Donhoff die Arbeit nieder und die deutschen Kollegen schlossen sich dem Streik an, ja? Ja. Damals hieß es der rote Eginald und der standhafte Nuno. So wurden sie in der Presse genannt. Sie waren die Gesichter dieses Streiks, ne? Wir wollten nicht nur ein paar Urlaubstage mehr. Wir wollten keine Sammelunterkunft mehr, wo wir in ein Zimmer zu 10 in Stockbetten schliefen, ohne Ofen, mit einem Münztelefon für alle Bewohner. Und wir wollten den gleichen Lohn wie unsere deutschen Kollegen. Aber die Betriebsleitung hatte die portugiesischen Arbeiter eingeschüchtert. Wir wurden abgespeist mit ein paar zusätzlichen unbezahlten Urlaubstagen. Ja, wir konnten eben nichts machen. Eginald Mack verließ nach dem Streik sogar die linksradikale Gruppe, der er angehörte. Der Kommunistische Bund Westdeutschlands. Maoisten. Der KBW hielt sich für das Sahnehäubchen der Weltrevolution. Mit eigener Betriebszeitung bei Donhof. Pipapo. Sie hatten die Nase ganz weit oben. Die wollten Selbstkritik von ihm. Oh, Selbstkritik. Das passt nicht zu Mack. Warum haben Sie Ihrem alten Freund Nuno die 45-Jahr-Feier von Saudade so versaut? Wir haben uns schon immer geprügelt und wieder versöhnt. Schon bei Donhoff. Aber warum? Wenn Sie doch einst für die gemeinsame Sache kämpften. Ich meine den Streik bei Donhoff. Ich rede gern mit Ihrem Vorgesetzten. Warum haben Sie kein Interesse an der Aufklärung dieses Mordes, Herr Mack? Das sagte ich doch schon. Schicksal. Mack, dieser geldgeile Sack. Jetzt wird mir alles klar. Was meinen Sie mit geldgeil? Es ist egal. Diese Geschichte ist verjährt. Diese verfluchten 4 Millionen. Ja, Vera, eine Tochter aus dem guten Hause Donhof, die war eines Tages bei uns aufgetaucht und wollte mit uns ein bisschen Revolution spielen. Mich fanden sie attraktiv. Aber mit Mack ging sie ins Bett. Wegen der guten Gespräche. Und erzählte ihm, dass Papi und Mami in ihrer Villa mal soeben 4 Millionen deutsche Mark in Plastiktüten bunkern. Ach. In Kleiderschrank versteckt. Für den Fall einer Entführung und Erpressung. Aha. Eines Tages stehe ich in Max Bude und da zeigte er mir die Plastiktüten. Er war bei den Donhofs eingestiegen, hatte das Zeug einfach rausgeholt. Mhm. Diese Vera war da schon längst weg, Libanon, Untergrund. Ich sagte, Mark, die Hälfte für uns, für die Streikorganisation der Portugiesen. Ja. Doch Eginal sagt, nö, die behalte ich. Die KBW-Leitung hätte das so entschieden. Lüge, richtig? Ja. Er hatte sich das Geld unter den Nagel gerissen. Dem ging es nie um die Sache. Immer nur um den Glanz seiner einzigartigen Persönlichkeit. Großer Revolutionär. Egal. Und jetzt klebt auch noch mal faules Blut daran. Und 43 Jahre später brauchen Sie, Herr Ribeiro, plötzlich das Geld. Nach der Pleite des Fadoboten. Ne? Deshalb haben Sie beide auf dem Sommerfest gestritten. Und Mafalda wollte das Geld auch, ne? Ach, wo ist es? Tja, die Frage brennt Ihnen unter den Nägeln, was? Das verstehe ich auch. Ach. Ach. Nuno und Max sind alles, ja? Uralte Rivalen, Konkurrenzopas für Mafalda, aber nicht ihre Mörder. Wir tappen im Dunkeln. Irgendwas übersehen wir. Soldate? Osnabrück-Blues, was? Nimm mir mal ein Beispiel an Frau Busse. So motiviert. Es ist Zeit für ein Geständnis. Meine Mutter ist in Faro geboren. Ach. Anna Beatrice Leonor Spockhövel. Hä? Du bist halber Portugiese? Ja. Mensch, umso besser. Mafaldas Leiche wird heute nach Faria überführt. Du begleitest sie, befragst ihre Eltern und in 2 Tagen bist du wieder hier. Kleiner Tapetenwechsel, nicht mehr. Ich kann kein Wort Portugiesisch. Ja, komm, dafür klingt's aber wirklich... Meine Mutter ist in Herne aufgewachsen. Ich habe nur diese DNA in mir. Ja, und die brauche ich jetzt, Raimundo. Deine Portugiesen-DNA. Vergota, lembrum ai, arrimar com a tristeza. Frau Busse, was ist los? Reizmagen? Nur zu viel Frauenhass. Kein Wunder, wenn Sie an einem Tag Mack und Köllring befragen. Ja. Ja, der zweite Spitzbube schmurrt schon im Vernehmungsraum. Spockhövel kann Ihnen jetzt nicht helfen. Der überführt gerade Mafaldas Leiche nach Portugal. Hä? Mhm. Haben Sie nicht an mich gedacht? Nee. Bin ich für Sie nur eine bessere Bürokraft? Immer keine Höhenflüge, Busse, ja? An die Arbeit. Sie nehmen Köllring, ich seinen Videokumpel Tobagte. Und? Ja, los! Ja. Diese Videos, die du mit Svens Schachkumpel Jan Tobagte filmst. Sven hat mir davon erzählt. 10.000 Euro und eure Darknet-Ferkeleien bleiben unter euch. Also, Herr Tobagte, Sie haben Sven Liebmann erzählt, was Köllring im Darknet anstellt. Der hat es Mafalda erzählt. Und die hat Köllring mit euren Filmchen erpresst. Köllring ist mir egal. Ich bin doch sowieso nur der EDV-Fuzzi für den. Aber Sven ist doch Ihr Freund. Für den würden Sie auch lügen, oder? Oder hat er Ihnen Geld geboten? Den Job bei Grevelmeier machen Sie über die Arbeitsagentur. Sie sind Hartz-IV-Empfänger. Das Geld reicht aber hinten und vorne nicht. Ihr Strom ist letzte Woche abgestellt worden. Kein Darknet, keine Fertigpizza. Ne? So, Köhring. Ab jetzt heißt es kooperieren. Hätten Sie Mafalda die 10.000 Euro bezahlt? Klar. Abenteuerkosten. Um die Geschichte kurz zu machen. Janto Bagde war an dem Abend bei mir. Wir haben Filme geschnitten. Nach der Sache mit dem Penisring. Sven hat mir Geld für sein Alibi versprochen. Aha. Und? Hat er Ihnen das Geld gegeben? Nee, der sucht noch danach. Aber er findet es nicht. Ach. Wahrscheinlich verarscht er mich auch. Wie ihr alle. Fuck. Der sucht nach Geld? Ja. Dem Donovgeld? Was weiß ich? Also Sven wusste davon. Ach, ja, mein Gott, kann ich jetzt gehen? Nein. 85. Spielminute. Teamspiel, Disziplin, alles passt. Zeit für eine letzte Offensivaktion. Der Superdribbler aus Herne ist nach Portugal ausgeliehen. Tja, dann muss meine Allrounderin ran. Los, Mädel! Isabella war erstaunt über das, was der alte Pedro ihr mitteilte. Sven habe von Max Millionenschatz gewusst. Und plötzlich erkannte Isabella die Handschrift des Täters. Mafaldas Mörder hatte ein Smartphone benutzt. Er musste jung sein. Jünger als die anderen Männer, die Mafalda erpresst hatte. Wie genoss Raimundo seinen Ausbruch aus dem dröden Osnabrücker im Mittelalltag. Die Farben in Faria waren wunderbar leuchtend und satt. Und Mafaldas Beerdigung hatte ihm gezeigt, was Saudade war. Das ganze Dorf hatte geweint. Bei einem Glas Portwein in der Töpferei der Ribeiros hatte auch er eine kleine Träne vergossen. Er wollte noch ein paar Tage. Raimundo, boa tarde. Hallo, hallo. Unser Weltenbummler am Apparato. Ich wollte dich nur über den Ermittlungsstand informieren. Ach so. Mafalda hatte ein Visum für Kanada. Ja? Die Firma VA International in Bonn hat das Frau Busse bestätigt. Welche Firma? Kanada bearbeitet in Deutschland keine Visumsangelegenheiten mehr. Das läuft alles über eine Firma. Ja. Mafalda wollte länger als ein halbes Jahr in Kanada bleiben. Wieso ist das eine so tolle Neuigkeit? Sie sagt doch auf den Aufnahmen, dass sie dorthin will. Ja, aber wir wissen jetzt, dass jemand vor einer Woche einen Hackerangriff auf diese Passfritzen versucht hat. Ach. Und er konnte Mafaldas Visum unschädlich machen auf einem der Server von VA International. Mhm. Dann nur noch die E-Mail mit dem Visum bei Mafalda löschen und weg. Die jungen Leute drucken ja nichts mehr aus. Und von wo aus geschah dieser Hackerangriff, na? Keine Ahnung. Von Janto Bagtes Computer aus. Oh. Der war aber zu der Zeit bei Köhring, Filmchen basteln. Verstehe. Interessant, oder? Ja. Zumal Svens Alibi für die Mordnacht seit kurzem weggekracht ist. Und jetzt Portwein austrinken, Urlaub ist vorbei. Morgen um 8 Uhr im Polizeipräsidium Osnabrück. Pünktlich. Sven Liebmann ist also unser Täter. Ja, richtig. Also auch nicht Mack. Pech für Sie. Ich nehme es sportlich. Wissen Sie, was ich mich frage? Nämlich? Warum riskierte Mafalda das? Sie hat 3 Männer an einem Abend erpresst. Da muss doch einer zuschlagen. War sie wirklich so naiv? Schauen Sie mal in die Würfel. Sind seit 2 Tagen aus der KTU zurück. Mhm. Das Ergebnis habe ich Ihnen vorenthalten. Damit sind wir quitt. Die Fuzzy Dice aus Mafaldas Zimmer? Ja. Und? Schauen Sie mal genauer. Was? Da ist ein USB-Stick drin. Mit den Aufnahmen vom Sommerfest, die Mafalda in diesem flauschigen Teil deponiert hat. Unsere Fado-Diva war gar nicht schlecht. Ach. Ja, sie täuschte ihre Übelkeit nur vor, damit Sven sie vom Sommerfest nach Hause fuhr. Sie kopierte die Aufnahmen auf den Stick, deponierte den in den Fuzzy Dice und machte sich gleich wieder auf die Socken. Das gibt's doch nicht. Jetzt konnte sie allen sagen, dass es Kopien der Aufnahmen gab. Mit Sven fing sie an, gleich vor Opas Haus. Der stand nämlich immer noch da, der treue Dackel, vermute ich. Und sie erpresste ihn jetzt zum zweiten Mal. Wieder alles von vorne. 10.000 Euro müssen her oder die Masterarbeit ist futsch. Aber Sven wusste auch von dem Donhoff-Geld. Da hatte sich Mafalda einmal verplappert. Hm. Er wusste, dass Mafalda dieses Geld jetzt auch noch mitnehmen wollte. Das letzte Puzzleteil. Genial! Und wer schreibt das jetzt alles auf? Sie oder ich? Sie. Ja. Widmen Sie mir Ihren Erstling dafür. Ach so, und sagen Sie Herrn Witkowski, dass ich Sven Liebmann sogleich festnehmen werde. Er kann also schon in die Kantine gehen. 90. Spielminute. Tor. Endlich. Die Jungen haben es in der letzten Minute gemacht. Du bist alt, Witkowski. Ja. Irgendwann kommt die Zeit, die Trainerkarriere zu beenden. Aber noch läuft das Spiel. Jetzt gilt es nur noch in den letzten Minuten der Nachspielzeit kein Ding reinzukriegen. Mafalda wollte, dass ich nach Kanada mitkomme. Und ich sollte das allen auf dem Sommerfest verkünden. Mhm. Das Geld besorge ich uns, hat sie gesagt. Und weil ich nicht mit wollte, hat sie mich erpresst. So einfach war das für sie. Als ich Mafalda vom Sommerfest in die Bremer Straße gefahren hatte, da wollte ich wirklich zu Janto Barchte weiter und meinen Frust bei ein paar Computerspielen rauslassen. Aber dann saßen sie plötzlich nicht mehr hinter dem Lenkrad, sondern standen wie angewurzelt vor Nunas Haus. Und dann kam ihr süßes Früchtchen wieder raus. Ja. Wieder waren sie Mafaldas Finden nicht gewachsen. Sie hatten jetzt eine Stinkwut auf sie. Ja. Sie haben Mafalda verfolgt, die mit dem Fahrrad zum Sommerfest zurückfuhr. Keine 10 Minuten auf dem Fest ging sie dann in diesen Wald, hinter dem Vereinshaus, auf der Suche nach dem Donhofgeld, bis sie bemerkte, dass sie ihr gefolgt waren. Sie hatte mir von dem Geld erzählt, das Mack damals aus der Donhof-Villa geklaut hatte. Er hatte ihr gesagt, wo es lag, aber nicht an welcher Stelle genau. Typisch Mack, er behält die Kontrolle. Sie wollte damit nach Kanada abhauen. Aber ich scheiß auf dieses Geld. Sie haben sich ihr von hinten genähert. Und dann? Ja, was war dann? Sie tauchen nicht auf ihrer letzten Aufnahme auf. Der Akku ging leer. Ständig ging der Akku leer. Sie hasste dieses Smartphone. 3-mal Piep und das Ding war aus. Und dann schlugen sie zu. Mit dem Ding. Dann machten sie sich vom Acker. Und ihr Verstand versenkte den Mord so tief in ihrer Seele, dass sie beinahe selbst nichts mehr von ihm wissen. 4 Millionen. Mann. Und dieser Mack sitzt auf seinem Schatz und schweigt. Beharrlich. Solange können wir von unserem Ruhesitz in Portugal nur träumen. Oder es wie Frau Busse machen. Aufs Mountainbike springen, ab in den Teutoburger Wald und die ganze Soldate aus dem Körper strampeln. Ja? Sie hat nur eine Schreibkrise, schätze ich. Man kann ja nicht immer kreativ sein. Na Junge, und wenn wir weitersuchen? 4 Millionen D-Mark. Mhm. Aber wir könnten doch unter irgendeinem Vorwand den ganzen Wald umgraben, ne? Sicherung der Spurenlage im Mordfall Mafalda Ribeiro. In einem abgeschlossenen Fall? In Spockhövel, ich habe ja nur laut gedacht. Und was machen wir mit diesem ganzen Geld? Fado Fatal. Hörspiel von Jan Decker. Die Rollen und ihre Darsteller: Nuno Ribeiro, Dervau Gifaria. Mafalda Ribeiro, Gloria Enres G. Oliveira. Michael Witkowski, Michael Wittenborn. Raimund Spockhövel, Raphael Stachowiak. Mareike Busse, Lisa Hirdiner. Sven Liebmann, Hans Löw. Jürgen Köllring, Wilfried Hochholdinger. Janto Bagte, Gustav Peter Höhler. Und Eginald Mack, Christian Riedel. Portugiesische Gitarre, Jo Ambros. Technische Realisation, Corinna Gartmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz, Christine Wegerl. Regie, Alexander Schumacher. Produktion, Norddeutscher Rundfunk 2017. Dramaturgie, Christiane Ohaus.